eigentlich hübsch hier. Meppen in Niedersachsen. Hier wohnt einer der deutschen Stars der rechtsextremen Musikszene. Daniel Giese, genannt Gigi. Doch schlechte Presse im TV von Bild bespiegelt, das ist heutzutage wie ein Ritterschlag das beste Gütesiegel. Gigi ist zurück, auf eigene Gefahr, der braune Rattenfänger, Hololeugner Superstar. Gigi ist zurück, so wie er immer war, der braune Rattenfänger, Dönerkiller Superstar. Sind so alt wie ihr besatzter Blätterwald. Titelseiten Terror und die, die uns bislang nicht kannten, die hören jetzt sicher auch ganz gerne mal Stadtmusikanten. Gigi ist zurück, auf eigene Gefahr, der braune Rattenfänger, Hololeugner Superstar. Gigi ist zurück, so wie er immer war, der braune Rattenfänger, Dönerkiller Superstar. Ja, ja, ja, ja. Intelligenz, wenn man uns Rattenfänger nennt. Wenn wir die Fänger sind, wer sind denn dann die Ratten? Sind das nicht die schrecklichen Vergleiche, die wir früher schon mal hatten? Gigi ist zurück, auf eigene Gefahr, der braune Rattenfänger, Hololeugner Superstar. Gigi ist zurück, so wie er immer war, der braune Rattenfänger, Dönerkiller Superstar. Gigi ist zu Hause, er ist nicht. Ich scheiß auf eure Mode, auf Mainstream und Stars, auf eure One World, das ist alles eine Farce. Was immer ihr macht, es wird nie unsere Welt, denn alles, was ihr anzubieten habt, ist euer wertloses Geld. Antistars, wir sind wieder da. Antistars, wir sind wieder da. Nein, nein, das ist kein Sänger, das ist ja bloß ein Rätsel.